schon auf, während ich noch sauf. Ich friere. Der Laden ist schon kalt und ich fühl mich alt. Ich friere. Die Türe, die steht sperrangelweit und ich tu mir so leid. Das begreif ich wohl nie, wie du reinkamst mit dem Mann, diesem Bellamy. Und er hauchte dir ins Ohr, Sherry. Dann hast du mich gesehen und ich hörte nur dein Lachen und sah euch gehen. Ach, ihr seid ein schönes Paar, viel zu schön. Sperrangelweit und ich tu mir so leid.